اسم من محسن زیادی کاکاوان است. تاریخ تولد من مهر 7342. من در کرمانشاه ایران به دنیا آمدم. ایش هایس محسن زیادی کاکاوان. ام سوایت سینت نوسی در دقیقی دکسش این کرمانشاه ایران گبار. من صحبت میکنم آلمانی، فارسی، کردی. زبان کردی من زبان آلمانی، فارسی، کردی صحبت میکنم. موسیقی کردی توی زندگی من خیلی سهم زیادی داره. ایشش پرش دوش اون پرزیش اون کردیش. کردیش موسیقی اشپید این گروس غله این ماینم لیبه. هایمات لیبه موسیقی منشن وته خالته اشتاد این های فامیلیه فروندن کرمانشاه ایران دوست موزیک انسان هوا پیر شهر بچه دوستان فامیلا کرمانشاه گیب دیسم برمن دست برمن اشتاد امیگرانتم اوکستا وی از این اف لویته سین من این فغاو فون نوین لنده وی کن به اوز پرزین ترکای شکسلواکین گانا چین مکسیکو رومانین امریکا شیلی ایش بین این پزون فون دیزه گروپه Ich bin Deutsch, durch Willi Schwarz in diese Gruppe reingekommen und diese Gruppe bestand 2002 bis jetzt. Und wir haben wir in Bremen in die Glocke erste Konzert gegeben, dann waren 1200 Zuschauer da und jetzt machen wir Deutschland Tonia und wir haben wir ein neues CD rausgebracht, das heißt Home and Wein for Home. Das heißt englischer Name. Unser Leiter von Gruppe Willi Schwarz hat es rausgefunden. Es war dieser fremde Name und diese Bedeutung ist Pass von das Bremen Stadt Immigranten. Und dann waren wir einmal im Festival in München. Und eine von Arbeitskollegen von uns würde sagen, wir sind das Bremen Stadt umgenannt und gesagt, wir sind das Bremen Stadtmusiken. Ich arbeite in dieser Gruppe mit einer Kollegin aus Ghana. Wir sind beide machen wir Perkussionen, Trommel und Rassel und solche Sachen. Und ich habe zwei Trommeln mitgebracht, wo bin ich mit dieser Gruppe spiele oder mit anderes Gruppen spielen und nachher kann ich ein bisschen zeigen, wie Klang kommt und was ist von Material überhaupt. Ich habe ein Trommel mitgebracht, durch das sagen, wie Becher-Trommel oder wie Vase. Aber diese Trommel ist eine richtige Schlagtrommel von Persien und hat so viele große Rolle von klassischer persischer Musik. Material Holz ist mit Nussbaum und andere Bäume auch benutzen. Und dann das Fell ist von Ziege oder Kamel. Oder Schaf benutzen und diese Trommel hat drei Noten, eine ist Mitte, Rand und Slip. Und dann heißt Tomback und werden das in Sprache, normale Sprache, Saab genannt. Warum sagen Tomback? Weil das ist Tom Mitte und Back ist im Rand und sagt Tomback. Und dann wir spielen wir immer zu viel mit Finger, Schlips und andere Länder spielen zu viel mit Händen. Aber bei uns spielen wir immer zu viel mit Händen. Trommel kann man so viele verschiedene Tonen rausbringen, weil man das immer. Jetzt habe ich noch andere Trommel mitgebracht, Deutscher sagen Rahmentrommel. Und gibt es zwei verschiedene, eine ist mit Naturfeld, eine ist mit Kunstschuh, wie Schlagzeug. Und dann habe ich jetzt Kunstschuh bestellt, weil Wetter von Deutschland ist immer feucht. Und dann mit Naturfeld ist immer so ein Problem, muss immer so viel stimmen. Und wird das Klang das ganz anders. Und jetzt habe ich das eine mitgebracht mit Kunststoff und verschiedene Bäume und da drinnen ist kleine Ringe. Und bei anderen Ländern hatten keine solche Trommel, hatten gleiche, aber ohne Ringe. Hier erst kommt das ein und zwei und dann das dritte kommt das zwei Ringe da rein. Und wenn man das spielt, bewegt, Ringe. Machen Töne und dann die Ringe hatten auch mit Noten zu tun und man kann das ohne Ringe benutzen, spielen. Mit der linken Hand, man muss das mit Daumen festhalten und mit diesen vier Fingern mit der rechten Hand, Daumen, man lässt das links und dann mit vier macht das Bass. Wenn der Ring dazu benutzt, dann kommt das andere Klang rein. Trommel kann man immer gut machen, weil du kannst das Wasser machen und Trommel auch spielen, wenn du es in Gruppe oder alleine spielst, dass man merkt, dass wie ein riesiges Schlagzeug alles mit Becken und so zusammen macht, dann kann man das viele Möglichkeiten mit dieser Trommel machen. Und beide von Noten, Tonbeck und Duff, ist fast gleiche, nur Technik. Ist kein anderes von ganzen Ländern, von Jemen bis von Afrika oder von der Bücher, von Türkei oder Arabien und so alles. Noten fast gleich, nur Technik ist ganz anderes. Wenn man Technik ein bisschen lernt, dann kann das alles spielen. Hier sehen wir einen Koffer. Und in diesem Koffer steht ein Teppich, orientalischer Teppich, wie die Deutschen sagen. Und ein paar Instrumente, wie bin ich gespielt oder spiele ich und dann ein paar kleine Gewürze von Persien, weil ich gerne so kochen und koche ich das von verschiedenen Ländern und ich habe mir das eine Clownsnase hier aufgehängt, weil ich spiele ich auch Clowns im Theater und dann spiele ich mit verschiedenen anderen Theatergruppen wie im Kulturladen Hochheim mit Echtessen, heißt Schlamm geboren. Und ich spiele mit der persischen Theatergruppe und ich tanze gerne Und ich bin in einer Gruppe und tanze ich seit 8 Jahren und ich tanze schottische Tanz. Und ich arbeite auch mit meiner klassischen persischen Gruppenmusik, heißt Gruppe Saba, habe ich hier ein bisschen Zeichen gemacht von unserer Gruppe. Wir sind von 4 Personen, 2 Seitenantrommeln. Und ich spiele auch Trommel und dann haben wir eine Sängerin und wir machen wir seit 1990 bis jetzt machen wir verschiedene klassische, persische und kurdische Musik. Yalan.